Beata Maria, du weißt, dass ich mit Fug und Recht auf mein frommes Wesen stolz sein kann. Beata Maria, du weißt, ich war noch nie so schlecht, nicht so gemein und geil wie jeder Mann. Warum dann, Maria, tanzt sie vor mir unsichtbar? Warum stört mich nicht mehr, was uns trennt? Ich bin, seit ich sie sah, verstrickt in rabenschwarzes Haar und spür ein Sehnen, das mein Herz verbrennt. Ein Feuer der Hölle aus tiefstem Höllenschacht, ein Schritt nur zur Schwelle, nimmt mich zum Sündermacht. Ich bin nicht schuld, ich bin verführt von der Zigeunerhexe, die die Flammen schürt. Ich bin nicht schuld, wenn's Gott gefällt, dass Satan stärker ist als jeder Mensch der Welt. Bewahr mich, Maria, vor ihrem frischen Übermut. Verhindere, dass ihr Feuer mich verzehrt. Zerstör Esmeralda, verbreit sie in der Höllenglut. Es sei denn, du willst, dass sie mir Morgen, als König Ludwig der XI., genannt der Weise, einen Besucher empfing, der unangemeldet um Audienz bat. Majestät! Mein Astrologe hat mir unerwarteten Besuch vorhergesagt. Majestät, es befindet sich eine Zigeunerhexe in der Stadt, die die Bürger mit Zauberei bedroht. Man muss sie beseitigen. Ich bitte um Sondervollmachten zum Schutz von Volk und Kirche. Frollo, Sie sind ein braver Mann, aber Sie wissen, ich hasse vorschnelles Handeln. Dessen bin ich mir bewusst, Majestät. Ich fürchte nur, Ihre Untertanen könnten es Ihnen als Schwäche auslegen. Die Bürger von Paris haben den Wunsch nach einer starken Hand. Nun gut, tun Sie, was Sie für erforderlich halten. Aber Sie wissen schon, tun Sie es weise. Seien Sie versichert, Majestät, ich werde nur tun, was notwendig ist.